Bitte schön. Ja. Guten Tag. Hallo. Hallo, setzen Sie sich bitte. Ich heiße Furkan Baran und bin auf dieser Station als diensthabender Arzt tätig. Ich würde gerne mit Ihnen dieses Gespräch führen. Wenn Sie damit einverstanden, können wir Ja, anfangen. bin ich. Ich werde als Erster werde ich ein paar allgemeine Fragen stellen. Also, wie heißen Sie? Ich heiße Petra Ehlers. Petra Ehlers. Ich bin eine Frau. Können Sie Ihre Nachname buchstabieren? Ja, Ehlers. Ehlers. Ehlers. Okay, Frau Ehlers. Ja. Wie alt sind Sie? 52. Wann wurden Sie geboren? 17. März 1971. Und wie viel wiegen Sie? 84 Kilo. Und wie groß sind Sie, Frau Ehlers? 1,67 Meter. Haben Sie einen Hausarzt oder eine Hausärztin? Ja, Dr. Lindemann. Wie Till Lindemann, ich glaube. Lindemann, ja. Und was möchten Sie noch wissen? Was hat Sie zu uns geführt? Wie kann ich Ihnen helfen, Frau Ehlers? Ja, ich habe so seit circa 5 Stunden habe ich ziemlich starke Bauchschmerzen und die werden auch schlimmer. Ja, mir ist übel, ich habe dreimal erbrochen und es geht mir nicht gut. Und können Sie seit 5 Stunden haben Sie eine Bauchschmerzen? Können Sie es zeigen? Wo genau sind die Schmerzen also? Das ist mehr so rechts unter den Rippen, so am Oberbauch rechts. Rechte Oberbauch. Okay. Und wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 1 leichte und 10 unerträgliche Schmerzen sind? Das wechselt so, weil es kommt und geht mal. Also ich würde sagen zwischen 6 und 9. 6 und 9. Okay. Und können Sie diese Schmerzen genau beschreiben? Also eine pochende oder stechende Schmerzen? Mehr so stechend und ja, wie so ähnlich, ich habe es noch nie gehabt, wie eine Kolik. Ja, eine Kolik. Okay, gibt es etwas, was diese Schmerzen verstärkt oder lindert? Wenn ich so eine Kolik habe, dann muss ich mich hinsetzen und so nach vorne rüberbeugen, dann wird es vielleicht etwas leichter, aber nicht viel. Aber ansonsten muss ich mich ganz ruhig verhalten. Okay. Und Frau Ehlers, Sie haben schon gesagt, Sie haben dreimal erbrochen, oder? Ja. Haben Sie Diarrhö, haben Sie Durchfall oder Verstopfung? Nein, Durchfall habe ich nicht. Ich habe normalerweise regelmäßig Stuhlgang einmal am Tag. Zuletzt war das, glaube ich, so vor 12 Stunden. Und wie sah Ihr Erbrochen aus? Also gelblich oder schleimig? Also gelblich schleimig, ja. Okay. Und sind Ihnen eine Aufstoßen oder Sodbrennen aufgefallen? Nein, Sodbrennen habe ich nicht. Aber wie gesagt, wenn mir so übel ist, ich habe dreimal erbrochen, dann habe ich jetzt auch immer wieder so einen Würgereiz. Okay. Und strahlen diese Schmerzen in andere Körperregionen aus? Ja, so ein bisschen in die rechte Schulter, habe ich den Eindruck. Ja, in die rechte Schulter. Haben Sie schon einmal diese Beschwerden? Hatten Sie schon einmal diese Beschwerden da? Das habe ich noch nie gehabt. Waren Sie deswegen beim anderen Arzt, oder? Nee, ich war ja jetzt erst seit 5 Stunden. Ja, mein Hausarzt sagte, ich habe Gallensteine. Die hat er festgestellt vor 1,5 Jahren und hat aber gesagt, solange die jetzt keine Beschwerden machen, muss man die nicht operieren. Wann hat Ihr Hausarzt das gesagt? Ja, vor ungefähr 1,5 Jahren. Halb Jahr, oder? Ein und eineinhalb Jahr. Ein Gott. Ja. Okay, Sie haben keine Durchfall und Sie haben keine Verstopfung, sagten Sie mir. Okay, haben Sie noch etwas bemerkt? Also möchten Sie noch etwas hinzufügen? Ja, mir ist ein bisschen schwindelig und ich habe auch, wenn der Schmerz so da ist, habe ich auch Schweißausbrüche. Okay. Okay, wie ist der Appetit, Frau Eilers? Normalerweise ist er sehr gut. Ich habe ja in den letzten Jahren immer zugenommen. Der ist eigentlich zu gut, aber jetzt, seitdem ich die Schmerzen habe, habe ich keinen Appetit, da habe ich auch nichts gegessen. Und haben Sie Probleme mit Wasserlassen, oder? Nein, normalerweise nicht. Nee. Haben Sie Fieber? Ich glaube nicht. Nee. Das würde ich, glaube ich, merken. Ich habe kein Fieber. Okay. Und Sie haben gesagt, Sie haben einen Schweißausbrüche. Und haben Sie in der letzten Zeit ab oder so genommen? Sie haben schon gesagt, aber. Eher zugenommen, eher zugenommen. Abgenommen auf keinen Fall. Ich möchte gerne abnehmen, aber ja, ich habe immer so viel Hunger, ich muss immer so viel essen. Und wie viel Kilogramm in welcher Zeitraum haben Sie zugenommen? Auch so im letzten Jahr so 2,5, 3 Kilo. Okay. Und wie ist Ihr Durst? Trinken Sie regelmäßig oder? Ja, ich trinke normal Mineralwasser oder morgens Kaffee. Jetzt trinke ich auch manchmal Tee. Okay. Und leiden Sie an irgendwelchen Vorerkrankungen, außer Gallensteine, Was wissen Sie? meinen Sie mit Vorerkrankungen? Was verstehen Sie da? Also zum Beispiel Bluthochdruck, Zuckerkrankheit. Ach so, ja, habe ich. Ich habe hohen Blutdruck, so ungefähr seit 10 Jahren. Und da nehme ich auch Medikament ein. Dann habe ich auch hohe Blutfettwerte, so ungefähr seit 7 Jahren. Da nehme ich auch eine Tablette. Und ich habe jetzt seit 2 Jahren, hat der Hausarzt mir auch Zuckertablette aufgeschrieben, weil ich jetzt auch einen Zucker habe. Er sagt, das kommt vom hohen Gewicht, vom zu vielen Essen und weil ich mich zu wenig bewege. Ja, ich verstehe Sie ganz genau. Und welche Medikamente nehmen Sie ein? Ich habe hier einen Zettel Wissen Sie? drauf. Bei dem Blutdruck nehme ich Candesartan. 4 Milligramm, eine morgens und eine abends. Dann nehme ich Metformin. 850. Eine halbe morgens und eine ganze abends. Dann nehme ich noch gegen Cholesterin Rosuvastatin, heißt das. 10 steht dahinter. Dann nehme ich eine Tablette abends. 10 Milligramm, oder? Okay. Und wurden Sie schon einmal operiert oder stationär behandelt? Ja, ich wurde als Kind operiert, soweit ich mich erinnern kann. Da hatte ich einmal einen Leistenbruch auf der linken Seite. Da war ich, glaube ich, 11 Jahre alt. Und dann wurde ich auch an den Mandeln operiert. Da war ich 8 Jahre alt. Okay. Und wie ist Ihr Impfstatus? Sind Sie gegen Corona und Kinderkrankheiten Ja, geimpft? da bin ich geimpft. Ich war jetzt gerade vor einem halben Jahr beim Hausarzt zur Untersuchung und was gezeigt und er sagt, da bin ich erstmal gut versorgt. Und waren Sie in der letzten Zeit im Ausland? Letzter Zeit, was verstehen Sie unter letzter Zeit? Ja, in den letzten 6 Monaten. Nein, war ich nicht im Ausland. Okay. Und Frau Oehlers, ich möchte nochmal fragen, haben Sie etwas bemerkt, also einen Hautausschlag oder eine Hautverfärbung? Haben Sie etwas bemerkt, oder? Nein, nein, da habe ich nichts bemerkt. Vor einem halben Jahr hat mich der Hausarzt auch untersucht, hat die Haut untersucht und fand da nichts Auffälliges. Und ich merke auch nichts Besonderes. Okay. Und ich vermute, Sie haben keine Husten, oder? Husten habe ich nicht, nee. Obwohl ich rauche. Haben Sie Allergien oder Unverträglichkeiten? Nee, ist mir nicht bekannt. Sie haben schon gesagt, dass Sie rauchen. Also was rauchen Sie? Zigaretten, so ungefähr 10 Zigaretten pro Tag seit 30 Jahren. Seit 30 Jahren. Aber Sie sollen dieses Rauch- und Zigarettenkonsum verhindern. Also wenn Sie Hilfe brauchen, können Sie mir sagen. Also wir haben hier einen Spezialist, Okay. der Ihnen helfen kann. Ja, das sagen mir meine Kinder auch immer und mein Mann. Aber es fällt mir schwer. Ja, ich weiß es. Und trinken Sie Alkohol? Freilers? Ja, vielleicht pro Woche, vielleicht 2 Gläser Wein pro Woche. Und ich muss eine unangenehme Frage stellen, Frau Illes. Bitte nehmen Sie das nicht persönlich. Das ist eine routinemäßige Frage. Also, haben Sie schon einmal Drogen probiert? Oder konsumieren Sie Drogen? Ja, da war ich aber ganz jung, da war ich 20 Jahre alt, da habe ich mal Cannabis geraucht. Einmal, oder? Ein oder zweimal, aber nicht mehr. Ist mir nicht gut bekommen. Das ist eine sehr gute Entscheidung, dass es verlassen. Ja. Also. Okay, und treiben Sie Sport? Nein, leider nicht. Ich habe so ein bisschen Probleme mit den Knien schon und mit der Hüfte. Mein Arzt sagt, ich bin auch zu schwer. Der Körper muss zu viel Gewicht tragen. Und ich mache keinen Sport, nee. Das ist keine krankhafte Fettleibigkeit. Also Sie können einfach Gewichtsabnahme abnehmen. Ja, aber es fällt mir schwer, weil ich hab immer so viel Appetit und ich muss immer so gerne, kann immer so gerne essen. Und deswegen fällt mir das so schwer, Gewicht abzunehmen. Frau Ehlers, ich wollte wieder fragen, wenn Sie fettiges Essen, schlimmer diese Schmerzen oder? Werden diese Schmerzen schlimmer oder? Jetzt, die Bauchschmerzen jetzt, seitdem ich die Bauchschmerzen habe, in den letzten 5 Stunden habe ich nichts mehr gegessen. Keinen Appetit habe, weil mir ja alles zerbrechen muss. Gibt es etwas Auslöser, das Sie bemerkt haben? Also, oder was hatten Sie gemacht, wenn diese Schmerzen aufgetreten sind? Gestern war auf einem Geburtstag, habe ich 2 Stück Sahnetorte gegessen, Sahnekuchen. Vielleicht kann es damit zu tun haben. Okay, und Sie sind verheiratet? Ja. Haben Sie Kinder? Zwei Kinder, die sind 20 und 22 Jahre alt. Tochter oder Sohn? Zwei Töchter. Sind Sie gesund? Die wohnen nicht mehr bei uns. Die sind ausgezogen und leben woanders. Die sind gesund, ja. Okay, und was machen Sie als beruflich? Ich bin Verwaltungsangestellter. Haben Sie viel Stress oder? Nein, nein. Und Frau Ehlers, ernähren Sie sich ausgewogen, also ausgleichen? Ernähren? Nee, meine Kinder sagen immer zu mir und auch mein Arzt, ich würde zu viel essen, zu viel Kalorien, auch manchmal zu süß und auch zu viel Fleisch. Ich glaube, dass da ist noch etwas, was ich ändern muss. Das habe ich mir jetzt vorgenommen, aber ich habe es noch nicht umgesetzt. Und leben Ihre Eltern noch, Frau Oehlers? Ja. Der Vater ist 79 Jahre alt, der hat auch Zucker und hat auch hohen Blutdruck und er hat hohe Harnsäure und hatte auch schon mehrfach Gichtanfälle in den Füßen. Ja, ich Die verstehe. Und Ihre Mutter? Mutter, die ist 77 Jahre alt, die leidet unter Knochenschwund, brüchige Knochen. Sie hatte schon mehrfach Knochenbrüche durch Stürze, Wirbelbruch und hat den Unterarm gebrochen und musste auch Medikamente für einnehmen. Ja. Und haben Sie Geschwister? Und eine Schwester, die ist 2 Jahre älter als ich, die wurde vor einem Jahr an der Gallenblase operiert, weil sie Gallensteine hatte und die auch ihr Probleme bereitet haben. Ja, okay. Und gibt es etwas, was die hinzufügen möchte, also Frau Ehlers? Da haben Sie Fragen? Ja, ich frage mich, was kann das sein, dass ich so heftige Schmerzen habe? Die sind ja auch ziemlich schnell gekommen und ich Ja, möchte gerne, dass ich die Schmerzen auch bald loswerde. aufgrund der erwähnten Symptomen gehe ich von Cholelithiasis-Schmerzen, Was heißt das, Cholelithiasis? also Gallenblasenstein. Also. Gallenblasenstein-Schmerzen aus, aber das ist nur eine Verdachtsdiagnose. Also Okay. ich muss als Erste Sie körperlich untersuchen und Ihnen Blut abnehmen. Danach werde ich ein Bauchultraschall und Röntgen veranlassen und eventuell können wir ein RCP durchführen. Also außerdem soll ich mit meinem Oberarzt über Ihren Fall sprechen. Aber machen Sie keine Sorge, ich werde Sie gleichzeitig informieren. Okay, gut. Wo können wir es machen? Okay, gut. Dankeschön. Haben Kollegen oder Kolleginnen andere Fragen? Guten Abend, Frau Erres. Wann haben Sie Ihre Frauenarzt besucht? Das war vielleicht vor 4 Monaten. Da gehe ich einmal im Jahr hin. Aber der Frauenarzt, der Gynäkologe, war zufrieden. Ich habe auch eine Frage. Sie haben gesagt, dass Sie dreimal erbrochen haben. Wie sieht Ihre Erbrochenen aus? Ja, so gelblich schleimig. Gelblich schleimig. Ah, okay. Und ist die Farbe Ihres Stuhls oder Ihres Urin verändert? Also seitdem ich jetzt die Schmerzen habe, hatte ich noch keinen Stuhlgang. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Beim Urin habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ich habe allerdings auch wenig Wasser gelassen, weil ich in den letzten 5 Stunden, wo es mir so schlecht ging, habe ich zwar etwas getrunken, aber nicht so viel. Und da war ich, glaube ich, nur einmal auf Toilette, aber ich habe da nicht darauf geachtet, welche Farbe der Urin hat. Okay. Haben Sie Blähungen? Ich habe hin und wieder auch sonst Blähungen, aber nicht jetzt, die machen mir eigentlich keine großen Beschwerden. Okay, vielen Dank. Nehmen Sie etwas dagegen ein? Gegen Blähungen? Ja, nein. Nehmen Sie etwas dagegen ein? Nein, nein, so stark sind die nicht. Ich trinke dann hin und wieder mal einen Fenchel-Anis-Kümmeltee und der tut mir ganz gut. Habe ich den Eindruck, aber ich nehme sonst keine Medikamente dagegen ein. Okay, danke schön. Herr Heiko, wenn Sie in Ordnung ist, würde ich gerne eine kurze Einführung in die Patientvorstellung geben. Ja. Und dann, Volkan, sie hat sich bei uns wegen seit 5 Stunden akut aufgetretener, bestehender, progredienter abdominaler Schmerzen im rechten Oberbauch vorgestellt. Außerdem beschrieb sie die Schmerzen als stechend, kolik und wellenförmig. Die Schmerzintensität liege auf der Enerzi bei 6 bis 9 von 10. Die Schmerzen wurden in den rechten Schulter ausstrahlen. Der Schmerz wurde akut ohne Grund in Ruhe ausgelöst. Ferner sind der Patientin folgende Symptome aufgefallen: persistierende Nausea seit 5 Stunden, emesis dreimal gelblich schleimig, Brechreiz, Schweißausbrüche und Vertigo. Auf gezielte Nachfragen wurden der Patient FIBA, gastrointestinale Störung und urinäre Störung wurden verneint. Gut. Der Schmerz strahlt, die Patientin gibt eine Ausstrahlung des Schmerzes in die rechte Schulter an. Ja, ich habe schon gesagt, die Schmerzen wurden in der rechten Schulter ausstrahlen. Ach so, alles klar. Gut, ja. Gut, ja, einverstanden. Furkan? Okay. An Vorerkrankungen leiden Sie an Kolelithiasis seit Wollen Sie vielleicht noch mal von Anfang an? ja, Anfang. Ja, Okay. ruhig von Anfang an. Okay, hallo, Herr Oberarzt. Ich habe einen neuen Patienten aufgenommen. Haben Sie kurz Zeit? Ja. Okay. Frau Petra Ehlers ist ein 52-jährige Patientin, die sich heute bei uns seit 5 Stunden bestehende, rechtzeitige, erstmalig aufgetretene, stechende, kolikartige, wellenförmige Oberbauchschmerzen mit Ausstrahlung in der rechten Schulter. Die rechte Schulter, ja. Sie fügte hinzu, dass die Schmerzen 6 bis 9 von 10 auf der Schmerzskala seien und im Laufe der Zeit schlimmer geworden seien. Ja. Frau Ehlers berichtete, dass diese Schmerzen beim Beugen sich verbessert hätten. Ferner sind der Patientin die folgende Begleitsymptome aufgefallen: ein Emesis dreimal gelblich schleimig Sicht aus: Würgereiz, Flatulenz und Nausea. Die vegetative Anamnese sei ist unauffällig bis auf eine Schwindig, Schweißausbrüche, schmerzbedingte Inappetenz. Die Fragen nach Wasserlassenprobleme, Miktionprobleme, Fieber, Krexi also, der Husten wurden von der Patientin verneint. Des Weiteren klagt sie über eine Gewichtszunahme von ca. 2 bis 3 Kilogramm in den letzten Jahren. Außerdem erwähnte sie, dass sie besonders so viel Fleisch, so viel generell so viel es gegessen habe. Ja. An Vorerkrankungen leide sie an eine Cholelithiasis. Ihre Hausarzt sage das seit 1,5 Jahren. Also sie, mit der Patientin ist eine Cholelithiasis seit 1,5 Jahren bekannt. Bekannt. Ja, bekannt, ja. Ja, bekannt. Und Arterialhypertonie, also sie leide an Arterialhypertonie seit 10 Jahren. Hypercholesterinämie seit 7 Jahren und Diabetes mellitus Typ 2 seit 2 Jahren. Okay. Es wurde bei ihr als Kind mit elf Jahren linksseitige inguinale Herniektomie und mit 8 Jahren eine Tonsillektomie durchgeführt. Ja. Eine linksseitige Herniotomie, der Inguinalhernie. Inguinalhernie mit Herniotomie. Okay. Herniotomie. Und in Bezug auf die Medikation nehme Frau Ehlers die folgenden Medikamente regelmäßig ein: Candesartan 4 Milligramm morgen und abends ein Tablette, Metformin 850 Milligramm, halb Tablette morgen, ein Tablette abends. Ja. Und Rosuvastatin 10 Milligramm nur abends, ein Tablette. Okay. Impfstatus sei vollständig und bei der Reiseanamnese fanden sich keine Reise. Sie habe keine Allergien und Unverträglichkeiten und sie rauche seit 30 Jahren 10 Zigaretten täglich, also 30 Pick Years. Ja. Und trinke pro Woche 2 Gläser Wein. Okay. Außerdem habe sie mit 20 Jahren ein oder zweimal Cannabis probiert. Okay. Sie treibe keinen Sport. Frau Ehlers sei verheiratet und habe 2 gesunde Tochter, die 20 und 22 Jahre alt sind. Sie sei ein Verwaltungsangestellter vom Beruf. Ihre Mutter sei 27 Jahre alt. 77 Jahre, die Mutter. Entschuldigung, 77 Jahre alt. Und sie hatte Osteoporose und viele verschiedene. Sie leide an Osteoporose. Und habe viele verschiedene Frakturen gehabt, ja. Oder? Sie leidet an frakturierender Osteoporose. Ah. Der Mutter besteht wohl eine frakturierende Osteoporose. Und ihr Vater ist 79 Jahre alt und er hatte Diabetes mellitus, Arterialhypertonie und Arthritis urica. Außerdem habe sie eine Schwester, die 54 Jahre alt ist und Cholelithiasis, auch Cholelithiasis hat. Ja, die Schwester wurde vor 2 Jahren cholezystektomiert. Entschuldigung, ja, Folgte bei der Schwester vor 2 Jahren eine Cholezystektomie. Das ist schon einmal operiert worden. Bei Cholelithiasis, bei symptomatischer Cholelithiasis. Mhm. Und aufgrund der erwähnten Symptomen gehe ich von Cholelithiasis aus. Als Differentialdiagnose kommen die folgenden in Betracht: eine Pankreatitis, Appendizitis, Urolithiasis oder ektopische Schwangerschaft. Ja, als erstes würde ich diese Patient körperlich untersuchen. Ich würde Ikterus oder Hautverfärbung anschauen, also. Ich palpiere McBurney-Punkt, also während der starke Einatmung taste ich unter dem rechten Lippenbogen. Wenn die Einatmung sistiert ist, dann können wir McBurney positiv sagen. Bei der Labor würde ich CRP, BSG, ALT, AST, alkalische Phosphatas, Gamma-Glutamin-Transferas, Beta-HCG, Bilirubin und Urin-Test. Okay, das ist sehr ausführlich, ja. Wichtig ist mir, wenn Sie den Patienten vorstellen, dass Sie die Anamnese gut schildern, dass Sie Ihre Verdachtsdiagnose schildern mit den medizinischen Ausdrücken. Sie brauchen jetzt gar nicht vielleicht zu sagen, welche Technik der Untersuchung Sie anwenden. Wichtig ist, glaube ich, dass Sie sagen, ich werde die Patientin zunächst körperlich untersuchen, diesen Labor abnehmen und eine vielleicht Oberbauchsonographie machen und die Patientin parenteral, die Patientin bleibt nüchtern. Ja. Nichts mehr Orales zuführen lassen. Ja. Auch wenn sie Durst hat, dass sie nichts mehr trinkt und auch nichts mehr isst. Ihre Differentialdiagnosen, ich teile die Verdachtsdiagnose einer symptomatischen Cholelithiasis mit kolikartigem Schmerz und differenzialdiagnostisch sicherlich Begleitpankreatitis muss man in Betracht ziehen, eventuell ein Ulcus duodeni, Cholezystitis auch. Von der Lokalisation her durchaus da sein kann. Eine Appendizitis ist immer ein Thema, dagegen spricht so ein bisschen für mich die Ausstrahlung in die rechte Schulter. Bekannte Anamnese der Cholelithiasis, kein Fieber, aber man sollte es auf alle Fälle natürlich mit untersuchen, das ist ganz klar. Ich finde, das haben Sie sehr systematisch und ruhig gemacht. Sie haben sich nicht ablenken lassen, wenn ich zwischendurch sage, ich rauche und ich habe keinen Husten, obwohl ich rauche. Das haben Sie sich gemerkt, aber Sie haben nicht gleich das Rauchen angeführt, weil Sie erstmal Ihr Anamneseschema abgearbeitet haben. Das finde ich sehr gut. Und Sie haben es dann auch, finde ich, gut umgesetzt in der Vorstellung mit den erforderlichen Fachausdrücken. Die haben Sie, denke ich, alle benannt. Das fand ich sehr gut. Und haben sich auch bemüht, nicht zu lange Sätze zu sprechen. Lieber 2 kürzere Sätze als einen sehr langen. Das ist immer im Gestrüpp der deutschen Grammatik schwierig. Auch für mich. Ja. Einfach nur aus taktischen Gründen lieber 2 kurze Sätze sagen. Manchmal müssen Sie aufpassen, wenn Sie sagen, die Patientin sei oder war, ruhig auch sagen, die Patientin berichtet, also aktuell ja, sie berichtet über akute, seit 5 Stunden, circa 5 Stunden bestehende abdomineller Schmerzen. Mit zunehmender Tendenz, zunehmender Schmerzintensität. Das ist die Gegenwart. Also sie berichtet jetzt. Sie berichtete, klingt immer, das war vielleicht gestern, dass sie mir das berichtet hat, sondern sie sitzt jetzt ja hier in der Notfallaufnahme bei Ihnen. Ja, aber ich bin damit einverstanden. Das haben Sie gut gemacht und jetzt üben Sie noch ein paar Wochen und dann machen Sie in Stuttgart die Prüfung. Ja, gerne. Ne? Oder hat der Moderator noch was zu ergänzen?